Heil, heil, heil! Wir wollen neulen dieses Lied, das all die Juden schreit. In so kurzen Kriechen kann nichts mehr all hier sein. Die Bibel und das Crucifix, die sollte Geier holen. Und ein Schwellenplatz verstummen. Gott, Vater, Mutter, soll uns erhöhnt sein. Gott, Vater, Mutter, bitte Marien befreien. Ein Step ist die Inquisition, lokalen Bolli-Kult. Deutsche Frau als Hexe, zu Tausenden gebrannt. Doch heute mag ihr auch menschlich und wollt die Frieden schaffen. Wird an jeder Köchin hier Frieden schaffen ohne Waffen. Und Vater, Mutter soll uns erhört sein. Und Vater, Mutter bitte Marien befreien. Raben wachen und sehen neue Taten und seine Erfolg verkriegen, denn nicht ganz Frieden warten. Ein Blitz aus Dornes Hammer schlag in der Kirche ein. Nun drehst du deinen Judengott, erhör dich nicht, du bist ganz frei. Voll Vater, Mutter soll uns erhört sein. Vater, Mutter, bitte Marien befreien.